Der Bursch muß zur Kaserne fort. Die Magd geleitet ihn aus dem Ort, den Hohlweg, noch ein halbes Kind, bis in den Wald, ohn Licht und Wind, da sich die Zweige morsch geknickt, der Grünspecht in den Borken tickt, die Mispel sich zum Ahorn drängt, im Haselstrauch die Zecke hängt. Dumpf haucht das Moos, das alte Laub, die Äckern faul, die Eicheln taub. Stumm schaut der Bursch nur, ohne Kuss. Da weiß sie, was sie soll und muß. Sie sinkt ins Gras und weint dabei. Die Lenden tun sich entzwei. Sie liegen lang verkrampft zu zweit. Im Tannenbaum der Häher schreit. Es kommt kalt. Der Abend ist schon um. Der Bursch erhebt sich breit und stumm. Legt schwer die Hand für lange Frist aufs Fleisch, das nun sein eigen ist.